Erst zu dieser Zeit kamen einige Leute. Sie erzählten Jesus von Galiläern. Pilatus tötete diese Galiläer. Ihr Blut mischte sich mit ihren Opfern. Zweiter Jesus antwortete ihnen, denkt ihr, diese Galiläer waren schlimmer als andere Galiläer? Ist ihnen das passiert, weil sie Sünder waren? Dritter Nein, sage ich euch. Wenn ihr euer Leben nicht ändert, werdet ihr alle auch sterben. Vierter oder denkt ihr an die 18 Menschen? Ein Turm in Siloam fiel auf sie und tötete sie. Denkt ihr, sie waren schlimmer als alle anderen in Jerusalem? Fünfter Nein, sage ich euch. Wenn ihr euer Leben nicht ändert, werdet ihr alle auch sterben. Sechster Jesus erzählte dieses Gleichnis, ein Mann hatte einen Feigenbaum. Er stand in seinem Weinberg. Der Mann kam, um Früchte zu suchen. Aber er fand keine Früchte. Siebter, er sagte zum Gärtner, schon 3 Jahre komme ich. Ich suche Früchte an diesem Baum. Ich finde aber keine. Fäll ihn um. Warum soll er noch den Boden nutzen? Achter, der Gärtner antwortete, Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Ich will ihn noch umgraben und düngen. Neunter, vielleicht bringt er danach Früchte. Wenn nicht, dann kannst du ihn fällen lassen. Zehnter, Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Elfter, dort war eine Frau. Sie war 18 Jahre lang krank. Sie war krumm. Sie konnte sich nicht aufrichten. Zwölfter, als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Er sagte zu ihr, Frau, du bist frei von deiner Krankheit. Dreizehnter, er legte ihr die Hände auf. Sofort wurde sie gerade. Sie lobte Gott. Vierzehnter, der Synagogenvorsteher war wütend. Jesus heilte am Sabbat. Er sagte zu den Leuten, es gibt 6 Tage zum Arbeiten. Kommt an diesen Tagen und lasst euch heilen. Aber nicht am Sabbat. Fünfzehnter, der Herr antwortete ihm, ihr Heuchler. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel los? Ihr führt ihn dann zum Trinken. Sechzehnter, diese Frau ist eine Tochter Abrahams. Der Teufel hielt sie 18 Jahre lang gefangen. Sollte sie nicht am Sabbat frei werden von dieser Krankheit? Siebzehnter, als Jesus das sagte, schämten sich alle seine Gegner. Die ganze Menge freute sich über seine wunderbaren Taten. Achtzehnter, Jesus sagte, womit ist das Reich Gottes vergleichbar? Neunzehnter, es ist wie ein Senfkorn. Ein Mann nahm es und pflanzte es in seinen Garten. Es wuchs und wurde ein Baum. Vögel bauten Nester in seinen Ästen. Zwanzigster, und noch einmal sagte er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? 21. Es ist wie Sauerteig. Eine Frau nahm ihn und mischte ihn in viel Mehl. Der ganze Teig ging dann auf. 22. Jesus reiste von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Er lehrte die Menschen. Er ging weiter nach Jerusalem. 23. Jemand fragte Jesus, Herr, werden nur wenige Menschen in Gottes Reich kommen? Jesus sagte zu ihnen, 24. Gebt euch Mühe, durch die enge Tür zu gehen. Viele werden versuchen, hineinzukommen. Aber sie werden es nicht schaffen. 25. Der Hausherr wird aufstehen und die Tür zumachen. Dann werdet ihr draußen an die Tür klopfen. Ihr werdet sagen, Herr, öffne uns. Aber er wird antworten, ich weiß nicht, woher ihr kommt. 26. Dann werdet ihr sagen, wir haben mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Straßen gelehrt. 27. Er wird euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr kommt. Geht weg von mir, ihr tut Böses. 28. Ihr werdet weinen und mit den Zähnen knirschen. Ihr werdet Abraham, Isaac, Jakob und alle Propheten sehen. Sie sind im Reich Gottes. Aber ihr seid draußen. 29. Menschen werden aus allen Himmelsrichtungen kommen. Sie werden am Tisch sitzen im Reich Gottes. 30. Manche, die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Und manche, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. 31. In dieser Stunde kamen einige Pharisäer zu Jesus. Sie sagten, geh weg von hier. Herodes will dich töten. 32. Jesus sagte zu ihnen, geht und sagt Herodes, ich vertreibe böse Geister. Ich heile Menschen heute und morgen. Am dritten Tag bin ich fertig. 33. Aber heute, morgen und am nächsten Tag muss ich weitergehen. Ein Prophet kann nicht außerhalb Jerusalem sterben. 34. Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten. Du steinigst die Boten, die zu dir kommen. Ich wollte deine Kinder oft sammeln. Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Aber ihr wolltet nicht. 35. Euer Haus wird leer sein. Ich sage euch, ihr werdet mich nie wieder sehen. Das ist, bis ihr sagt, gelobt sei, der im Namen des Herrn kommt.